spät, nicht zu spät, an einem Nachmittag. Bequem, allein. Die Zeitung wochenalt, das müde Blättern nach Geschichten. Für den kleinen Schlaf. Doch plötzlich ein Foto an Gesicht. Die Schwere der Lieder verfliegt mit dem Bild dieser erhobenen, nie beruhigten. Nicht mal das Lächeln könnte bedeuten, alles war sinnlos. Das, was ich lese, entführt nicht schwarz-weiß. Oriana Fallaci, Licht. Spät, nicht zu spät, an einem Nachmittag. Aufrecht, scharf, wegen dem ewigen kleinen Schlaf. Mit dem Bild dieser erhobenen, nie beruhigten Glut. Nicht mal das ewige Lächeln könnte bedeuten, alles bleibt. Das, was ich lese, entführt nicht schwarz-weiß. Das, was ich lese, entführt nicht schwarz-weiß.